Vendetta 7787. Vendetta. Vendetta 7787 an alle, die wir nicht mehr lieben, an alle, die wir hassen. Euer Leben neigt sich dem Ende entgegen. Schluss mit dem Reden, Rache ist ein Segen. Vendetta 7787, ich kann euch nicht mehr lieben, denn ich trage zu viel Hass in mir, die Vergeltung ist sehr nah. Und bald kommt auch der Tag, jetzt heben sie euer Grab. Wieso habt ihr es gesagt und wieso habt ihr es getan? Habt ihr einen Plan, was einen Menschen dazu bewegt, euch alle zu töten, euch alle zu ermorden? Es sind nur einfache Worte, einfache Taten. Ich lass dich mal raten, was hast du getan und was hast du gesagt? Ich hab dich noch gewarnt, doch du konntest die Fresse nicht mehr halten, hast mich weiter produziert. Nun ist es passiert, du wirst eliminiert, aus dem Verkehr gezogen. Und warum und wieso kannst du nicht kapieren, dass ich kein Spielzeug bin, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut? Nun trage ich die Wut und trage diesen Hass in mir und glaub mir Spaß, bald wird es passieren. Bald wird es passieren. Vendetta 7787 an alle, die wir nicht mehr lieben, an alle, die wir hassen. Euer Leben neigt sich dem Ende entgegen. Schluss mit den Reden, Rache ist ein Segen. Du hast es gewagt, was hast du getan? Du fühlst dich stark, doch alles läuft nach Plan. Du denkst, zwischen uns sei alles cool, doch ich sitz schon längst im Beichtstuhl. Der Priester fragt, warum ich denn so lache. Tja, Vorfreude ist die schönste Sache. Wir haben alles zurechtgelegt, 7787, nun ist es zu spät. Du wirst lernen zu weinen, die Trauer wird um deine Aura scheinen. Gefährlich ist meine Gedankenwelt. Es ist ehrlich, soweit dein Gesicht wird entstellt. Der Sensenmann ist schon vorbestellt, du stehst in seinem Terminkalender. Die Brutalität übertrifft den 11. September, vergleichbar mit dem Holocaust. Dein Name im Gedächtnis, es ist aus, dein Vermächtnis drückt die Schande raus. Das sind prophetische Zeilen, ewig verweilen, sie sollen dir die Zukunft zeigen. Doch deine Schuld liegt in der Vergangenheit, hab Geduld, wir sind bald bereit. Das ist eine Warnung, der Akt der Rache ist längst in Planung. 7787 startet nun, Folge der Spur aus Hass und Zorn. Die Zeit tötet dich nicht, denn du bist lediglich unwichtig. Du wirst vergessen, doch uns wird man schon bald an unseren Taten messen. Glaub mir, bald werden wir uns rächen. Damien und Steve B, wir sprechen es aus, wir lassen es heraus. 7787, bald ist alles aus, wir zertreten euer Leben. Rache ist ein Segen, es kommt ein Blutregen, ihr werdet es erleben. Es kommen zwei Propheten und nehmen auch euer Leben, denn Rache ist ein Segen.